Ich hab mein Schicksal nicht alleine, ich bis zum Ende gewählt. Vieles kommt erst mit der Zeit, wie mancher Freund, wie mancher Weg. Und keine Frage, auch ich hab manches Mal gezittert und gefleht. Jedes von euch gefällte Urteil hab ich auch bisher überlebt. Ich kenne Vorurteile und ja, ich kenn die blanke Angst in mir. Ich bete zum lieben Gott, glaubt was ihr wollt, von mir aus kreuz ich mich dafür. Der schiefe Segen diesem Land hat mich verletzt, hat mich gebrannt. Unser Schicksal, unser Weg, dafür haben wir gelebt. Zusammen vereint, dafür gekämpft, dafür gelebt. Gelacht, geweint, auf dass sich unser Sturm erhebt. Durch alle Lärm, durch alle Straßen, vom bösen Berg in dunklen Gassen, auf dass die Welt gerechter wird. Die Wahrheit siegt und die Lüge stirbt. Licht getrennt, im Sturm vereint, mal unter Rost und mal im Glanz. Nicht ganz und wog, aber mit Rückgrat und mit gesunder Arroganz. So blieben wir auf diesem Pfad, volle Kraft voraus, es war stiller Pfad. Das Feuer leuchtet uns den Weg, dafür haben wir gelebt. Seht ihr den Mittelfinger, seht ihr unsere offene Hand? Wer will, der kriegt, wer nicht, der hat schon genützt, kein Widerstand. Oh, ah, oh. Rivale oder Freund oder beides irgendwann. Komm rein in unsere goldene Mitte, komm rein in das gelobte Land. Zusammen vereint, dafür gekämpft, dafür gelebt. Gelacht, geweint, auf dass sich unser Sturm erhebt. Durch alle Lärm, durch alle Straßen, vom bösen Berg in dunkle Gassen, auf dass die Welt gerechter wird. Die Wahrheit siegt und die Lüge stirbt. Interessiert uns nicht, herzlich willkommen und auf Wiedersehen. Schön dich hier zu sehen, was dich berührt, was du dir nimmst. Entscheide selbst, ob du uns willst, doch versuche zu verstehen, dass hier ist mehr als dein Leben.